Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot der Nächstenliebe, das bis ins Alte Testament zurückreicht, kennt jeder, wenn es um den Nächsten, manchmal auch, wenn es um den Fernsten geht. Der zweite Teil dieses Gebots wird dabei meist unterschlagen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was heißt das eigentlich, sich selbst zu lieben? Darüber möchte ich sprechen mit dem Philosophen Wilhelm Schmid, dessen jüngstes im Surkamp Verlag erschienenes Buch den Titel trägt, mit sich selbst befreundet sein. Herr Schmid, oft und normalerweise liest man ja dieses Gebot der Nächstenliebe so, als sei die Selbst- oder Eigenliebe immer schon gegeben und es gilt, sie zu überwinden, also über sich selbst hinaus auf andere Menschen hinzutragen. Nun geht dieses Gebot der Nächstenliebe normalerweise gerade nicht von einem zu wenig an Selbstliebe oder Selbstsorge aus, sondern von einem zu viel. Sie dagegen diagnostizieren in unserer Gegenwart ein zu wenig an Selbstsorge. Wie kommt das zustande? Ist doch eine steile These in individualistischen Zeiten wie diesen. Wir haben vielleicht ein zu viel an Selbstkult, aber nicht ein zu viel an Selbstkultur. Ich denke, das ist der große Unterschied, mit dem wir zu tun haben. Die christliche Geschichte war ein bisschen mit daran beteiligt, dass dieses Selbst einerseits sich verloren hat und auf der anderen Seite als Reaktion darauf dann sich selbst zum Kult gemacht hat. Heute haben wir nun mit beiden Bewegungen zu tun. Dass zu viele Menschen mit sich selbst zu wenig anfangen können, sich selbst verloren haben und sich immer mehr verlieren in unserer Zeit, die Aufmerksamkeit nach allen Seiten abzieht. Und auf der anderen Seite Menschen, die gerade in solcher unsicherer Zeit nur noch eines kennen, was ihnen fest zu sein scheint, und das ist ihr Selbst, das sie dann zum Kult machen. Die Selbstfreundschaft wäre gedacht als Weg der Selbstkultur, des kultivierten Umgangs mit sich selbst, der nicht nur sich selbst sieht, sondern auch andere, aber bei sich selbst die Ressourcen dafür schafft, für andere da sein zu können. Aber wie ist es denn so weit gekommen, dass man das Selbst verloren hat? Sie beschreiben die Moderne als einen Prozess der Auflösung von Sinnzusammenhängen. Ist denn da dieses Selbst, das es jetzt neu zu kultivieren gilt, auch davon betroffen, von diesen Auflösungsprozessen? Zweifellos, ja. Moderne, man muss immer dazu sagen, wenn man Kritik an der Moderne zu üben beabsichtigt, dass die Moderne eine sehr, sehr große Errungenschaft ist. Wir verdanken der Moderne die Erklärung von Menschenrechten. Wir verdanken der Moderne die planetare Umsetzung von Menschenwürde, jedenfalls das Bemühen darum, das ernsthafte Bemühen, das seit etwa 200 Jahren. Aber die Grundidee der Moderne ist Freiheit, die als Befreiung verstanden wird. Und da haben sich moderne Menschen im Laufe der letzten 200 Jahre von einigem befreit, muss man sagen. Befreit von Gott, das betrifft nicht 100% der Gesellschaft, aber doch einen sehr großen Teil mittlerweile. Befreit von Herrschern, von absoluten Herrschern. Die Demokratie beruht auf dieser Befreiung. Befreit leider aber auch von Natur. Sie werden sagen, wir können uns gar nicht von Natur befreien. Das stimmt, aber wir können der Natur so viel antun, wie wir mittlerweile wissen, dass wir selbst letzten Endes in Frage stehen aufgrund dieser Freiheit. Und die von den meisten erfahrene Freiheit ist die Befreiung von Formen von Gemeinschaft. Das war ursprünglich die Gemeinschaft zum Beispiel der Großfamilie. Dann blieb die Kleinfamilie übrig. Dann mussten einige sich natürlich auch noch von der Kleinfamilie befreien. Dann blieben sie selbst übrig. In einer Stadt wie Berlin sind die Mehrzahl der Haushalte heute Single-Haushalte. Und nun steht noch die Befreiung von sich selbst bevor. Das wird allerdings, glaube ich, keine sehr lustige Zeit. Wie kann man sich das vorstellen, Befreiung von sich selbst? Als Zug der Lemminge. Der Zug der Lemminge heißt, Menschen werden sich in höherer Zahl als bisher das Leben nehmen, weil sie auch keinen Sinn mehr darin sehen, mit sich allein zu leben. Denn sie können sich mit sich selbst auch nicht befassen. Wo würde das denn gelehrt, mit sich selbst umgehen zu lernen? Dann erst ist zu erwarten, dass die große Gegenbewegung kommt und auch der Wert von Gemeinschaft wieder in den Blick kommt. Allerdings auf anderer Grundlage als bisher. Und das, denke ich, ist der sehr, sehr große Gewinn. Nämlich auf der Grundlage von Freiheit. Wir wählen nun Gemeinschaft. Wir haben nicht Gemeinschaft, weil sie uns oktroyiert worden ist, sondern wir wählen Gemeinschaft, weil wir den Sinn von Gemeinschaft einsehen. Also es geht nicht darum, die Freiheit, die errungene Freiheit, zurückzudrehen und wieder zu einer Form von Traditionalismus oder Religiosität zu finden, wie sie etabliert war. Ich denke schon, dass es darum gehen kann, Tradition wiederzufinden und auch Religion wiederzufinden, aber wiederum auf neuer Grundlage. Nämlich deswegen, weil wir aus freien Stücken sagen, wir sehen den Sinn von Traditionen ein, wir sehen den Sinn von Religion ein. Das ist aber etwas anderes als zum Beispiel das mittelalterliche Cuius regio, eius religio. Dort, wo einer herrscht, da hat jeder auch eine bestimmte Religion zu pflegen. So hielt sich das ja über viele Jahrhunderte. Wir waren religiös, weil irgendjemand das mal für uns so eingerichtet hat. Das kann man aber ja nicht wirklich als Religiosität bezeichnen, vor allem nicht unter christlichen Vorzeichen, weil Christentum immer die Religion der Wahl war. Wird dann aber Religion nicht zu etwas Privatem, etwas Privatistischem geradezu, wenn man sagt, also die Kirche spielt keine große Rolle da mehr, außer die Verwaltung der Riten. Im Wesentlichen kommt es darauf an, dass man sich seine eigene Religion zurechtzimmert, wie man sich vielleicht auch seine eigene Identität heute in Zeiten, ja, Patchwork Identity spielt da vielleicht eine Rolle, Patchwork Identität, sich zurechtzimmert. Das ist ja gar nicht gesagt, dass das Zurück zur Religiosität nicht auch Zurück zur Kirche heißen könnte. Es obliegt nur der Wahl einzelner Menschen. Das ist übrigens eine Idee, die vor 200 Jahren Novalis schon mal ausgearbeitet hat in seinem Buch über das Wesen des Christentums, dass der Einzelne selbst zu wählen hat, möchte er seine Religiosität mit sich allein leben oder möchte er sie in einer Religionsgemeinschaft leben oder, was noch etwas anderes ist, möchte er sie im Rahmen einer Kirche leben. Das ist die Wahl, die Einzelne zu treffen haben. Und natürlich gehört zu dieser Wahl auch zu sagen, für mich spielt vielleicht Religion überhaupt keine Rolle. Aber wie kann man dieses Zurückkommen zu sich selbst denn dann verstehen, ganz praktisch gesehen? Nicht so, wie es häufig verstanden wird, nämlich dass da ein vorgeprägtes, festes Selbst sei, irgendwo verborgen in der Tiefe dieses Menschen und ein sogenanntes wahres Selbst, das es erst noch zu entdecken gibt. Das wäre der Weg der Selbsterkenntnis, der zugegebenermaßen lange traktiert worden ist, aber soweit ich sehe, nicht zum gewünschten Resultat geführt hat, denn ich sehe nicht die vielen wahren Selbste, die da im Laufe von Jahrhunderten und Jahrtausenden irgendwann hätten doch zum Vorschein kommen müssen. Im Gegenteil, es ist ja eher von Entfremdung die Rede, auch heute noch. Entfremdung durch vielleicht falsche Eventkultur, falsche Unterhaltung, so sagen das die Kulturkritiker, diejenigen, die Popkonzerte genießen in dieser Weise als Eventkultur, sehen das vielleicht auch ganz anders. Das wären vielleicht diejenigen selbst, die es vorziehen, gar nicht ihrer Tiefe nachzugehen, sondern ganz an der Oberfläche zu bleiben. Ich glaube aber fest daran, dass es noch einen Weg dazwischen gibt, zwischen der Selbsterkenntnis und der Selbstleugnung, müsste man vielleicht sagen, nämlich den Weg der Selbstkenntnis. Kenntnisse von sich selbst zu erwerben, das scheint mir pragmatisch sehr gut machbar zu sein. Und da müssen wir auch nicht zu tief in uns hinabsteigen. Wir können kennenlernen, welche Vorlieben wir haben, welche Abneigungen, welche Stärken, welche Schwächen. Nicht etwa zu dem Zweck, die Schwächen loswerden zu wollen, sondern sie zu kennen und damit dann auch besser umgehen zu lernen. Das ist vielleicht schon ein erstes Element von Selbstbefreundung, das auf diese Weise zustande kommt. Lebenskunst, schreiben Sie, Wilhelm Schmid, ist die Sorge um ein maßvolles Selbstverhältnis, das in der Lage ist, das Selbst zu festigen und zu anderen hin zu öffnen. Was sind denn dann die Kriterien für dieses rechte Maß, das es da zu finden gilt? Ich kann mir nur ein mögliches Kriterium vorstellen, jedenfalls unter dem Aspekt, dass das auch für viele Menschen machbar wird, nämlich das Kriterium des Schönen. Schönes als dasjenige verstanden, wozu jemand Ja sagen kann, im Idealfall voll und ganz Ja sagen kann, im weniger idealen Fall, der häufiger sein dürfte, einigermaßen Ja sagen kann. Also immer sich zu fragen, bei dem jeweiligen Verhältnis zu sich selbst, aber auch beim Verhältnis zu anderen und beim Verhältnis zu der ganzen Welt, in der wir leben, ist das etwas, wozu ich Ja sagen kann? Und wenn nein, was würde es mich an Arbeit kosten und welche Arbeit müsste es sein? Und kann ich sie alleine leisten oder muss ich sie gemeinsam mit anderen leisten, um mich selbst, andere, Verhältnis zu anderen und die Welt, in der wir leben, etwas bejahenswerter zu machen als bisher? Gehören denn da nur gute Aspekte da rein in so ein Konzept von, jetzt sage ich mal, Lebenskunst, wo es um das Schöne geht? Oder gehören da auch Aspekte wie Angst, Furcht, vielleicht sogar Schmerz hinein? Jeder weiß aus Lebenserfahrung, er entkommt den negativen Aspekten nicht. Es hätte also keinen Sinn, sich ein Konzept auszudenken, das die negativen Aspekte negiert, sondern ein Konzept zu machen, das die negativen Aspekte einbezieht. Nicht von ungefähr habe ich dieses Buch über die Selbstfreundschaft auch mit einer eigenen Erfahrung von Angst begonnen, um zu zeigen, dass so etwas, gerade wie die Erfahrung der Angst, die Grundlage letzten Endes bilden kann dafür, sich stärker mit seinem eigenen Leben zu befassen und sich mehr um dieses eigene Leben zu bemühen als bisher. Angst als etwas, was einem klarer macht als sonst, das ist dein Leben, das möglicherweise in Frage steht. Und lass dir etwas einfallen, um dem nun etwas nachzugehen, warum das in Frage steht und was du eventuell verbessern kannst. Ich würde aber dafür plädieren, das nicht unter dem Aspekt zu tun, auch bei der Angst nicht, Angst letzten Endes loszuwerden, ist ganz gut, dass Angst eine permanente Begleiterin von Leben ist. Es geht nur darum, das Maß an Angst zu finden, das uns leben lässt. Und das kann heißen, ein Übermaß an Angst zu mäßigen. Dafür gibt es allerdings heute probate Mittel, vor allem in der Gesprächstherapie. Zu Gast heute in Religion und Gesellschaft ist der Philosoph Wilhelm Schmid. Musikalisch begleitet uns das Asbjørn Svendsen Trio durch diese Sendung mit seiner CD Viaticum, auf der es einen Titel gibt, der es richtig gut mit uns meint: The Well-Wisher. Thank you. Nächste Woche am Aschermittwoch beginnt für die Christen die Fastenzeit. Es ist ein, wie es im Neuen Testament heißt, ein Beten mit dem Leib. Der bewusste Umgang mit dem eigenen Körper ist für die Lebenskunst, wie der Philosoph Wilhelm Schmid sie versteht, die entscheidende Grundlage für alles Weitere. Jetzt noch mitten in der Hochzeit des Karnevals hineingefragt. Herr Schmid, welche Rolle kann das Fasten in einer Gesellschaft des Überflusses überhaupt spielen? Fasten wird immer noch gerne mit religiösen Ritualen in Verbindung gebracht. Da kann es natürlich auch bleiben, aber Fasten geht weit darüber hinaus als eine Möglichkeit, sich selbst Mächtigkeit anzueignen. Also mit sich selbst etwas machen zu können, um besser über sich selbst verfügen zu können, als das sonst ist. Fasten ist vielleicht schon eine etwas drastische Methode, das zu praktizieren. Eine etwas harmlosere Methode, die viele erfahren können, kann man in der Sauna praktizieren, wo es ja nach der Hitze, in der man gesessen war, immer darum geht, jetzt in das kalte Becken zu steigen. Das erfordert eine Selbstüberwindung, die in dem Fall relativ leicht zu schaffen ist, denn man weiß ja, was hinterher dann kommt, nämlich die ganz große Entspannung. Und nicht anders ist das beim Fasten, nur dass das halt etwas größere Selbstüberwindung kostet als bei diesem Gang in das kalte Wasser. Hinterher aber hat man das ungemein befreiende Gefühl, ich kann über meinen Körper verfügen, mindestens bis zu einem gewissen Grad. Und wenn das im Körperlichen versuchsweise getestet wird und erfahren und erworben wird, dann lässt sich das auch in anderen Kontexten umsetzen. Dann kann ich irgendwann auch mal in einem Verhältnis mit anderen Menschen, sei es mit der Frau, einer Frau mit dem Mann, der Eltern mit den Kindern und so weiter, von mir absehen. Etwas, was ohne diese Verfügungsmöglichkeit über sich sehr, sehr schwer fallen wird. Oft wird das moralische Handeln als Überwindung des eigenen Interesses, Sie haben es eben auch angedeutet, gesehen, für jemand anderen etwas zu tun, sich selbst zu überwinden dafür. Ist da aber auch nicht etwas Wahres daran, dass man etwas vielleicht ganz selbstlos tut oder Gelassenheit, wie Meister Eckhart bestimmt, als lass dich dein eigenes Ich mal sein? Der Weg der Selbstbefreundung wäre, sich darüber im Klaren zu sein, dass Neigungen natürlich ihrerseits Machtimpulse sind, die gerne das gesamte Selbst für sich besetzen. Und dass es nun also darum gehen kann, eine gewisse Selbstmächtigkeit zu erwerben, die ich aber anders verstehen möchte als die frühere Selbstbeherrschung, die auf Unterjochung der Neigungen aus war. Die Selbstmächtigkeit versucht, das Spiel der Macht im Gang zu halten. Die Neigung darf ihre Macht behalten. Aber sie soll auch in der Lage sein, bei Gelegenheit mal zurückzutreten. Darüber befinden wir innerhalb des Selbstes, die verschiedenen Impulse und eben auch der gedankliche Impuls, befinden wir. Heute kann die Neigung ihren Platz haben und morgen tritt sie dafür aber mal zurück. Dann kommen wir ohne Verteufelung der Neigungen aus, denn das hat keinen Sinn, Neigungen zu verteufeln. Das sind wichtige Lebensimpulse, die wir ganz gut brauchen können. Brauchen wir dazu auch ein gerütteltes Maß an Selbstvertrauen, dass wir das auch können? Selbstvertrauen ist ja auch eine Haltung zu sich selbst. Ich denke, dass dafür der Weg geeignet ist. Der Weg, den wir gehen, langsam aber sicher mit ganz kleinen Übungen und dann einer Steigerung zu lernen, wie wir über uns verfügen können. Das gibt Selbstvertrauen, das zu erfahren, erstmal im Kleinen und dann etwas anspruchsvoller. Und dann können wir in einer gegebenen Situation entscheiden, jetzt haben meine Kinder Vorrang und ich trete zurück. Und in anderer Situation können wir auch anders entscheiden. Gerade für Eltern kann das sehr, sehr wichtig zu sein, zu sagen, auch mal zu gegebener Zeit, und jetzt behaupte ich aber mein Interesse und sei es nur für eine Stunde, um die Kräfte wiederzugewinnen, dann für andere da sein zu können. Sie haben eben schon angesprochen, dass man dazu Übung braucht. Wer seine Seele heilen will, heißt es bei Friedrich Nietzsche, soll über die Veränderung der kleinsten Gewohnheiten nachdenken. Nun wissen wir aber, wie schwer es ist, einfachste Gewohnheiten zu ändern. Das fängt nicht erst bei dem Rauchen an, sondern bei ganz elementaren Sachen. Aber wie kann man sich das vorstellen, diese Art von Übung? Nee, das Erste wäre auch in diesem Zusammenhang, sich zu sagen, Gewohnheit ist absolut unverzichtbar für den Lebensvollzug. Wir können nur einigermaßen mit Vertrautheit leben, wenn wir unser Leben in Gewohnheiten einrichten können. Leider ist die Moderne sehr gewohnheitsfeindlich. Deswegen haben Menschen immer ein schlechtes Gewissen dabei, wenn sie sich in Gewohnheiten einrichten. Nein, Gewohnheiten sind die Grundlage, und zwar nicht wenige Gewohnheiten, sondern das macht gut 2/3, wenn nicht 3/4 des Lebens aus. Und dann, wenn ich den Gewohnheiten das zugestehe, dass sie ihre wichtige Rolle haben, dann kann es darum gehen, einzelne Gewohnheiten anzuschauen und sich zu überlegen, ob es, sei es aus Gründen der Gesundheit, sei es aus Gründen des sozialen Zusammenlebens, geboten sein könnte, diese und jene Gewohnheit zu ändern. Und dann sich darüber klar zu sein, dass das sehr, sehr harte Arbeit ist. Dass mit dem Entschluss hier gar nichts getan ist, sondern dass ein ganzer Weg, ein asketischer Weg folgen muss. Am besten eine andere Gewohnheit an die Stelle der einen zu setzen. Raucher, ehemalige Raucher wissen das, dass sie am besten was anderes an die Stelle gesetzt haben, um es wiederum tagtäglich und wöchentlich zu pflegen und auf diese Weise sich eine andere Gewohnheit anzueignen. Aber normalerweise haben wir doch zu Gewohnheiten eher die Haltung, meine Güte, das ist langweilig, das ist der ewig gleiche Trott. Das Spontane ist doch das eigentlich Schöne und Wichtige im Leben. Also ich persönlich finde ehrlich gesagt nichts so schön wie der ständige alltägliche Trott. Das gibt Gewissheit, das gibt Vertrautheit, und dann leuchten die Aspekte schöner hervor, die mal was anderes sind als der Trott. Diejenigen, die glauben, das Leben müsste nur spektakulär sein, laufen Gefahr, in einen fürchterlichen Lebensstress zu geraten und letzten Endes sich selbst zu verlieren. Aber bitte, das muss nicht theoretisch entschieden werden, das entscheiden die Menschen jeweils für sich ganz praktisch. Im Zweifelsfall muss man da einfach Erfahrungen machen und dann weiß man schon, wo es lang geht und wo eben nicht. Ist denn Lebenskunst in diesem Sinne nur etwas Aktives, etwas durch Übung zu erreichendes, oder spielen da auch ganz große Elemente des Passiven hinein, wie Muße oder gar Langeweile? Walter Benjamin hat einmal gesagt, Langeweile ist ein graues Tuch, das innen mit dem glühendsten Seidenfutter ausgeschlagen ist. Sie haben das vorhin schon mal angesprochen mit Bezug auf Meister Eckhart, nämlich den Begriff der Gelassenheit, der ohne Zweifel Grundbegriff jeder Lebenskunst ist, seit alters her. Und Gelassenheit kommt von Lassen. Das heißt, zur Lebenskunst gehört wesentlich nicht nur das Tun, sondern auch das Lassen. Allerdings das eine so bewusst wie das andere. Also ich bin es oder die jeweilige, der Lebenskunst pflegt, der in gegebener Situation entscheidet, ob hier Aktivität oder Passivität am Platz ist. Nun muss man modernen Menschen allerdings nicht sehr viel über Aktivität erzählen, denn alle sind darauf geeicht, dass sie pausenlos aktiv sein müssen. Wir haben eher ein Manko in Bezug auf die Passivität. Das wird in der Moderne nicht legitimiert, passiv zu sein, so wie nicht moderne Kulturen. Ich arbeite als Gastdozent in Georgien. Das ist eine solche Kultur, noch nicht moderne Kultur, die fast allein die Passivität legitimiert und wo die Aktivität immer unter Verdacht steht. Wir in unserer Kultur, glaube ich, brauchen zu dem Aktivismus, der uns allzu vertraut ist, auch den Mut zu, sagen wir, einem Passivismus. Und Passivismus können wir uns aneignen und pflegen in Zeiten der Muße. Das sieht zuerst wie Langeweile aus und ist möglicherweise zunächst auch Langeweile. Aber wenn man das aussetzt, dann wird Muße daraus. Und Muße ist in der Tat, erfahre ich jedenfalls, immer eine unglaublich kreative, reiche Zeit, in der es von selbst aus einem heraussprudelt. Wenn ich auf die Gesellschaft schaue oder auf viele Menschen in ihr, dann habe ich oft den Eindruck, dass Langeweile gerade in der Aktivität auch zu finden ist. Also etwa im Konsum zum Beispiel von immer Neuem, immer mehr Mode, immer mehr Musik und dergleichen. Ist das auch eine Form von Langeweile? Wir haben, denke ich, schon ein bisschen eine Langeweile-Tötungsindustrie, die alle möglichen Angebote macht, Langeweile um die Ecke zu bringen. Und das Verhängnisvolle dabei ist, dass mit allen Mitteln, mit denen Langeweile getötet wird, die Langeweile erst so richtig einzieht. Also endlos sich Musik anzuhören, dann wird Musik natürlich langweilig. Endlos von einem Club zum anderen zu gehen, dann wird Club und das Tanzen drin natürlich langweilig. Das hat nur seinen Sinn, wenn es Höhepunkte sind und wenn man nach den Höhepunkten sich eingesteht, dass nun halt auch wieder ein Tal kommt oder, wie man so schön sagt, ein Durchhänger. Das können aber Zeiten der Muße werden, wenn man sich erlaubt, sich damit zu befreunden, dass es diese Zeiten genauso geben muss wie die anderen, dann können wir besser damit umgehen, denke ich. Herr Schmid, ich habe selten einen Theoretiker, einen Philosophen erlebt, der so emphatisch über Körperliches schreibt. Über das Schwimmen, über die Sauna, über fast vergessene Muskeln, die Rückenschmerzen erzeugen und die es zu trainieren gilt. Was ist der wesentliche Aspekt für Ihre Form von Lebenskunst, die mit dem Körper zusammenhängt? Diese starke Betonung des Körperlichen legt natürlich einen Verdacht nahe und der Verdacht ist zutreffend. Der Autor selbst war es, der den Körper allzu lange vernachlässigt hat. Das liegt in unserer geistigen Tradition, gerade in der Philosophie, hat der Körper mit wenigen Ausnahmen wie Nietzsche völlige Missachtung erfahren. Und das gilt bis heute noch. Meine Kollegen, wie soll ich sagen, sind nicht völlig beglückt von diesen Ausführungen über den Körper und von dieser starken Betonung des Körperlichen, die nicht dazu führen soll, die Ebene des Seelischen und des Geistigen außer Acht zu lassen. Nicht im geringsten. Aber eben diese Ebene des Körperlichen wieder ernst zu nehmen, die wir allzu lange Zeit aus den Augen verloren haben. Und ich habe selbst die Erfahrung gemacht, als ich mich dazu entschlossen habe, dem Körperlichen stärkere Rolle zu geben, dass das eine Welt für sich ist, eine ungeheuer reiche Welt. Gerade bei den körpertherapeutischen Übungen, an denen ich teilnehme, unter dem Namen Osteopathie läuft das in diesem Fall, mache ich Entdeckungen am eigenen Körper, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Was es da alles gibt, Musculus trapezius und Piriformis und all das, Nervus vagus und wie sie alle heißen, die für das Befinden ja, wie jeder Geistesarbeiter weiß, eine sehr, sehr starke Rolle spielen. Nur wissen wir es meistens immer negativ, nämlich dann, wenn da was wehtut. Wir wissen es nicht mal zu benennen, was da genau wehtut. Ich lerne es langsam, mühevoll, was es im Einzelnen ist. Aber muss man denn den Körper so sehr betonen, wenn wir doch in einer Welt leben, wo Fitness und Wellness, Wahn kann man schon geradezu sagen, die Regel sind, wo wir mit immer neuen körperlichen Schönheitsidealen geradezu bombardiert werden? Ich denke, dass es richtig ist, den Körper zu betonen, nämlich die Freude am Körperlichen und nicht den Wahn des Körperlichen, was im Fitnesskult vielleicht ein bisschen zu sehr in den Vordergrund getreten ist. Und immer mit dem Hintergrund, der in diesem Buch über Selbstfreundschaft ja auch zum Vorschein kommt, mit dem Hintergrund, dass immer die Ebenen parallel zu sehen sind. Das Körperliche und das Seelische und das Geistige. Das sehe ich in der Fitnesskultur nicht so ganz. Dass auch das Seelische und das Geistige, das Seelische vielleicht noch, aber das Geistige endgültig nicht mehr, in gleicher Weise mit einbezogen würde. In der christlichen Kultur ist es ja gerade so umgekehrt. Da wird der Körper extrem vernachlässigt, zumindest hat sich das irgendwann herausgestellt. Man kann geradezu von einer Leibfeindlichkeit sprechen, vom Abtöten der irdischen Glieder, so ist im Neuen Testament die Rede. Wie ist denn das überhaupt entstanden? Sie haben das in Ihrem Buch nur angedeutet, aber richtig ausgeführt haben Sie es nicht. Haben Sie da Untersuchungen angestellt, wann sich das ergeben hat? Denn eigentlich im Urchristentum ist ja ein ganz starkes, antikes Moment auch vielleicht der Körperfreundlichkeit noch da. Es hat mich sehr interessiert und ich habe diese Studien mit meinen Studenten in Georgien betrieben. Und es hat sich herausgestellt, dass in der Tat im früheren Christentum diese Körperfeindlichkeit gar nicht da war. Bei Clemens von Alexandrien in seinem Buch Paidagogos im 2., 3. Jahrhundert bemerkt man viel eher eine Stärkung des Körpers mit dem Argument, der Körper ist die Wohnung der Seele und daher ist er zu pflegen. Der Philosoph Wilhelm Schmid heute zu Gast in Religion und Gesellschaft im Nordwestradio. Wenn man das so hört, was Sie über ein geglücktes Selbstverhältnis sagen, Herr Schmid, mit sich nicht nur im Reinen, sondern sogar befreundet sein, dann hat man den Eindruck, da gehört irgendwie alles dazu. Lust und Schmerz, Angst und Freude, Wohlbefinden und sogar Rausch gehört in gewisser Weise dazu. Wo stößt denn die Lebenskunst an ihre Grenzen? An ihre Grenzen stößt sie bei der Verletzung von anderen. Wobei, denke ich, wichtig ist festzuhalten, dass Leben ohne Verletzung von anderen genauso wenig möglich ist wie umgekehrt der Verletzung seiner selbst durch andere. Die Frage ist aber, wo ist genau die Grenze? Denn zweifellos muss es eine Grenze geben, denn sonst würde man Mord und Totschlag legitimieren. Also wo genau ist die Grenze? Wo ist diese Verletzung zu viel? Und meine Beunruhigung ist, dass sich kein absoluter Maßstab dafür angeben lässt. Denn manche Menschen sind da nicht so empfindlich wie andere. Letzten Endes muss das jeder Einzelne mit jedem einzelnen anderen ausmachen. Und wir sind gezwungen, als Bürger des Landes zusammenzukommen, imaginär zusammenzukommen und festzulegen und dann in Gesetzesform und Regeln zu gießen, wovon von der Gemeinschaft her Grenzen gesetzt werden. Können das auch Grenzen sein, die das eigene Selbst betrifft? Also ich denke da an Phänomene wie Extremsportarten, wo Leute sich sagen, naja, mein Leben spielt für den Kick, den ich beim Hochhausklettern ohne Seil etwa bekomme, keine wirkliche Rolle mehr. Also mir geht es eher um das Wohlbefinden im Augenblick, was drumherum geschieht, ist mir egal. Das ist eine freie Wahl. Soweit es um sich selbst geht, ist das Problem relativ kleiner. Denn mit mir selbst kann ich Dinge machen, wenn ich sie selbst auch verantworten kann, vor mir selbst, dann kann ich sie mit mir machen. Das geht, wenn man das zuspitzen möchte, bis zu dem Punkt, dass natürlich ein Selbst sagen kann, dass es das Leben nun beenden möchte. Da kann man aus religiösen und moralischen Gründen dagegen sein, wirksam verhindern kann man es nicht. Und es scheint mir sinnvoll, sich zu diesem Sachverhalt auch zu bekennen. Und nicht den Eindruck zu erwecken, als könnten wir ein Gesetz machen, dass man sich selbst nicht um die Ecke bringen darf. Und dann würde mich noch interessieren, wie das hinterher sanktioniert wird, wenn es dann doch noch jemand macht. Wo aber bleibt da die Selbstsorge? Die Selbstsorge kann sein, zum gegebenen Zeitpunkt zu sagen, für mich ist dieses Leben gelebt. Ich denke auch, dass wenn man darüber diskutiert, für mich sind das übrigens nicht nur theoretische Dinge, sondern ich arbeite als philosophische Seelsorge in einem Krankenhaus seit einigen Jahren und dort begegnen mir Menschen, die sich diese Frage sehr konkret stellen und ich eröffne dieses Gespräch immer damit, dass ich es grundsätzlich vollständig anerkenne, wenn mein Gegenüber seine Wahl trifft, dass ich moralisch dazu nichts zu sagen habe, lebenspraktisch aber möglicherweise sehr wohl etwas. Denn es ist nun mal so, dass wir perspektivisch leben, das heißt, wir haben immer eine bestimmte Perspektive auf das Leben. Und diese Perspektive kann sich grundsätzlich dramatisch ändern. Am besten kann man das sehen, wenn man sich verliebt und der Himmel färbt sich rosa und dann wird man oder entliebt man sich und dann ist der Himmel plötzlich sehr grau verhangen. Hat die Welt jetzt sich verändert, das Leben oder ich, meine Sichtweise auf das Leben? Genauso könnte das auch sein bei der Sicht auf das Leben insgesamt. Es kann gut sein, dass das Graue, das wir für eine bestimmte Zeit im Vordergrund sehen, dass das nur eine perspektivische Täuschung ist. Das wissen wir nicht. Aber auf der Grundlage dann maximale Konsequenzen zu ziehen, da empfiehlt es sich sehr, zurückhaltend zu sein und erstmal noch einiges auszuprobieren. Aber nochmal gefragt, wo sind da die Grenzen? Also wenn ich mir einen religiösen Extremisten vorstelle, der bereit ist, in den Tod zu gehen für ein Himmelreich, der vielleicht das ganze Leben noch vor sich hat, der nicht im Krankenhaus und krank und vielleicht sogar todkrank ist, sondern der wirklich das ganze Leben noch vor sich hat. Sollte man da nicht versuchen, eine deutliche Grenze auch im Hinblick auf die Sorge für sich selbst zu ziehen? Und für andere natürlich auch. Soweit es um ihn selbst geht, sehe ich keine Möglichkeit, diese Grenzen zu ziehen. Außer im Gespräch, falls er zustimmt, dieses Gespräch überhaupt zu führen, ihm einige Konsequenzen vor Augen zu führen. Das Entscheidende ist, wenn andere Menschen ins Spiel kommen. Dann sind wir, denke ich, als Gemeinschaft der Bürger aufgefordert, wirksam zu versuchen, das zu verhindern. Die Erfahrung zeigt, dass wir im Zweifelsfall es trotzdem nicht verhindern können. Wir können immer nur kulturellen Boden verändern. Und ich denke, das wäre auch in der gegebenen Situation die wichtigste Maßnahme. Nicht primär die militärische, sondern primär die kulturelle, sich den Boden anzusehen, auf dem das Bedürfnis wächst, und zu sehen, ob dieser Boden noch anders kultiviert werden kann. Kommen wir mal von den Extremen in die Niederungen des Alltags zurück. Souverän ist, wer mit dem Alltag zurechtkommt, schreiben Sie in Ihrem Buch, in Anspielung auf einen berühmten Satz von Carl Schmitt, wo es heißt, also sinngemäß heißt, souverän ist, wer über den Ausnahmezustand gebietet. Wie viel Ausnahmezustand steckt denn im Alltag? Der Alltag ist der Ausnahmezustand, der uns als solcher nicht mehr auffällt, weil er zur Regel geworden ist. Die Improvisationen, die das ursprünglich mal waren, wie wir den Alltag einrichten. Improvisationen sind Ausnahmezustände. Dadurch aber, dass sie täglich praktiziert werden, zum Beispiel im Umgang zwischen Zweien oder in den merkwürdigen Gewohnheiten, dadurch wird das dann eben, erscheint uns jedenfalls harmlos. Und der Ausnahmezustand, den es bedeutet, dass es überhaupt menschliche Existenz auf diesem Punkt im All gibt, dieser Ausnahmezustand wird im Alltag halt einfach gelebt, ohne sich noch weiter Gedanken darüber zu machen. Das ist in gewisser Weise die Misslichkeit des Alltags, uns über den Ausnahmezustand nicht mehr im Klaren zu sein. Und das ist andererseits aber das Heimelige des Alltags, dass man absurde Situationen, Abgründigkeiten gut leben kann, wenn sie in den Alltag eingegliedert werden. Ich persönlich bin dem Alltag unendlich dankbar. Ich wüsste nicht, was ein Philosoph machen sollte, wenn er nicht den Halt des Alltags um sich hätte. Was sind denn das für Abgründigkeiten, die im Alltag eine Rolle spielen? Wir wissen sehr gut, dass auf Schritt und Tritt der Tod lauert. Und das nicht nur theoretisch, sondern auch sehr, sehr praktisch. Das, denke ich, ist sehr, sehr abgründig. Dass wir Menschen verlieren könnten, die uns lieb und teuer sind und umgekehrt, das ist abgründig. Das permanent im Blick zu haben, damit lässt sich nicht leben. Dadurch, dass der Alltag diesen Gedanken abschleift, weil man sich dann eben daran gewöhnt, dass es so ist, den halte ich für sehr angenehm. Wenn man Ihr Buch so liest, Herr Schmid, mit sich selbst befreundet sein, dann hat man oft den Eindruck, man muss auf alles Mögliche in diesem Alltag achten, sodass man fast sagen könnte, souverän ist, wer mit der Lebenskunst zurechtkommt. Ist das vielleicht auch eine Perspektive, weil so bei so viel Lebenskunst der Alltag vielleicht zu kurz kommen kann, wenn ich auf all dies achten muss, auf den Körper, beim Aufstehen, beim Waschen, auf den Geist, beim Lesen, bis hin zum Meditieren vorm ins Bett gehen? Ich denke, dass es Sinn hat, dass prinzipiell alles mal in den Blick kommen kann, aber eben so. Mal alles in den Blick kommen kann, heißt nicht, dass es pausenlos zu einer bestimmten Zeit im Blick sein muss. Das wäre gar nicht zu leisten. Ab und zu aufmerksam zu sein auf Dinge, auf die wir bisher nicht aufmerksam waren, kann ganz im Gegenteil den Alltag reicher machen, das Leben sehr viel reicher machen. Wenn Sie auf Schritt und Tritt, was mir wirklich, glaube ich, geschieht, auf Schritt und Tritt unerhörte Dinge sehen und hören und mitbekommen, dann wird das Leben sehr, sehr interessant. Und die Dinge, auf die es ankommt im Leben, damit wir nicht pausenlos die im Blick haben müssen und bewusst sein müssen darüber, da empfiehlt sich, ein Vermögen auszubilden, das in uns allen, glaube ich, angelegt ist, mit sehr, sehr wenigen Ausnahmen, nämlich das Vermögen des Gespürs. Das Gespür lässt sich ausbilden durch Erfahrung. Erfahrung zu machen und immer neue Erfahrung zu machen, für einen Moment über jede Erfahrung nachzudenken und dann die Erfahrung, die überlegte Erfahrung, dem Gespür anzuvertrauen. Die Lebenserfahrung zeigt, dass das Gespür in Bruchteil einer Sekunde eine Unzahl von Informationen heranziehen kann, verarbeiten kann und den genau richtigen Schritt nahelegen kann. Wer das Gespür ausbildet, der kann sich einiges an Bewusstheit sparen. Und darf er auch mal richtig über die Stränge schlagen? Das darf man ja an einem Fastnacht-Samstag ruhig fragen. So ziemlich alles, was Erfahrung bringt, gehört zur Ausbildung des Gespürs. Auch wenn die Erfahrung eine sehr, sehr missliche war, eine Enttäuschung, ein Misserfolg oder was auch immer, dem sich ansonsten nichts abgewinnen lässt. Aber das eine doch, zu sagen, auf jeden Fall wird mein Gespür reicher und feiner dadurch. Dann kann man, denke ich, mit weniger großen Vorbehalten in Erfahrungen reingehen, weil man sich sagen kann, in jedem Fall komme ich mit Gewinn daraus. Wie ist es denn mit Leuten, die uns jetzt zuhören vielleicht, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind und bei dem, was wir so bereden, sich immer vielleicht vorstellen, Mensch, also wenn ich meine Hartz IV Arbeitslosengeld II Abrechnung vor mir sehe, wo ich so viel ertragen muss, wo mir so viel auch an materieller Grundlage vielleicht gerade genommen wird, weil ich zufälligerweise in einer Patchwork-Familie lebe mit vielen Kindern zum Beispiel, dann hat das ja deutliche Auswirkungen. Die würden doch sagen, Mensch, die beiden reden da über Probleme, die ich gerne haben möchte, über Luxusprobleme. Wie würden Sie denn gegenüber so jemandem Ihr Konzept von Lebenskunst verteidigen? Niemand sollte annehmen, dass bei einem anderen nur das Traumleben und das Luxusleben zu finden ist. Das ist nach meiner Erfahrung bei keinem einzigen Menschen der Fall. Gerade auch nicht bei den Menschen, denen man aus materiellen Gründen unglaublich viel zutraut. Ganz im Gegenteil, das sind in aller Regel die verzweifeltsten Menschen. Das sieht nur nach außen nicht so aus, weil die Gesellschaft und damit jeder Einzelne darauf geeicht ist, von der Menge der Materie auf die Quantität des Glücks zu schließen. Und das ist ein Fehlschluss. Soweit es um soziale Notlagen geht, kann es sehr wohl zur Lebenskunst anderer gehören, diese Notlagen von Menschen im Blick zu haben und gemeinsam mit anderen dafür zu sorgen, dass diese Notlagen gebessert und vielleicht auch behoben werden. Dass das nicht in jedem einzelnen Fall und nicht ad hoc der Fall sein kann, das sei zugestanden. Umgekehrt würde ich dem einen oder anderen zu bedenken geben, dass es vielleicht zum Leben gehören kann, mal wieder sich zu erheben und sich aufzumachen. Auch das, was unser einer vielleicht hier und da erreicht hat, ist nicht einfach vom Himmel gefallen. Der Lebenskunstphilosoph Wilhelm Schmid ist heute zu Gast in Religion und Gesellschaft hier im Nordwestradio. Betrachtet man, Herr Schmid, das christliche Gebot der Nächstenliebe, von dem wir in unserem Gespräch ja ausgegangen waren, dann ist ihm im Matthäusevangelium jedenfalls ein grundlegendes anderes vorangestellt. Du sollst, heißt es da, den Herrn, deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Und erst dann ist wirklich vom Gebot der Nächstenliebe die Rede. Wenn Sie das mit sich selbst befreundet sein, so sehr ins Zentrum der Lebenskunst stellen, kürzen Sie da nicht um genau diese Dimension der Transzendenzerfahrung oder des Bezugs auf etwas, das sich dem Wollen der Übung und der Lebenskunst vielleicht im Ganzen verschließt oder radikal entzieht? Die Frage ist ja nur, wovon man ausgeht. Gehen wir davon aus, dass ein transzendentes Wesen existiert und davon abgeleitet existiere ich? Das kann man tun. Aber verständlicherweise nur in religiösem Kontext. Was ist mit Menschen, die außerhalb des religiösen Kontexts leben, wo es natürlich nahe liegt, von innerhalb zu sagen, aber die müssen sich außerhalb auch mit diesem Gedanken anfreunden, tun sie aber faktisch halt nicht. Dann ist es sehr wohl möglich, dass beim Selbst angesetzt wird, das erstmal einfach da ist, woher auch immer und warum auch immer. Es ist da, es wird als seiend erfahren. Und dann kann ein Mensch im Laufe seiner Lebenserfahrung und im Laufe seines Denkens und Fühlens dazu kommen, dass ihm vielleicht etwas fehlt, nämlich etwas, was ihn oder sie überschreitet, um dann die Erfahrung zu machen, dass es etwas undefinierbar Überwältigendes ist, einem anderen Menschen näher zu begegnen. Das ist die erste transzendente Erfahrung, die Menschen immer machen. Schon auf der körperlichen Ebene? Also das Berührtwerden zum Beispiel, ist das richtig. Schon eine elementare Erfahrung von Transzendenz? Das beginnt fraglos auf der körperlichen Ebene und auch mit körperlicher Berührung. Jeder weiß das, was Streicheln in einem Menschen auslöst, was das bloße Ruhen von Händen ineinander, auch nicht unbedingt von Liebenden, was das bedeuten kann, wenn wechselseitig die Menschen durchpulst werden vom jeweils anderen. Damit beginnt das Überschreiten. Und nichts anderes sagt das Wort, der Begriff der Transzendenz, Transzendere, ist nichts anderes als ein Überschreiten. Es ist noch lange nicht gesagt, was damit für ein Überschreiten gemeint ist. Ich tendiere dazu, darauf zu bestehen, dass das wiederum mit ganz harmlosen Erfahrungen beginnt und dann allerdings ziemlich steigerungsfähig ist. Wohin geht das dann? Also wie sind die Stadien etwa beim Fühlen, das ja bei Ihnen auch eine besondere Rolle spielt, das Gefühl, oder vielleicht auch beim Denken? Wir wissen, was es bedeutet für Liebende und auch für Freunde, sehr weit getrennt zu sein, räumlich sehr stark getrennt zu sein und dennoch die Erfahrung zu machen, dass da etwas hin und her fließt. So stark, dass ich in einem Moment weiß, jetzt wird gleich das Telefon klingeln und mein Freund wird am Telefon sein. Das muss ja naheliegen, dass da eine Transzendenz im Spiel ist, die wir nicht messen können. Jedenfalls bisher nicht und hoffentlich auch in Zukunft nicht, sonst wären wir ein weiteres schönes Geheimnis los, aber wo zweifellos zwischen zwei Menschen sich im Seelischen etwas abspielt. Und darüber hinaus noch im Geistigen, dass wir uns Gedanken machen können, die weit über uns und auch über unsere Welt hinausgehen. Das können wir denken und insofern transzendieren. Viele Menschen verbinden ja mit der Transzendenz auch die große Frage der Philosophie, die Sinnfrage. Wenn ein Lebenskunstphilosoph sich dieser Frage nähert, die Frage nach dem Sinn des Lebens, kann man die überhaupt noch stellen? Oder ist das aufgelöst in all diese vielen kleinen Aufmerksamkeiten, Übungen und Überschreitungen? Ich war selbst sehr lange Zeit, vielleicht beeinflusst von der Philosophie in unserer Kultur, der Meinung, dass sich über Sinn und Sinn des Lebens gar nichts sagen lässt. Aber die Frage bewegt so viele Menschen und so nachhaltig, dass ich eines Tages dann auch beschlossen habe, mir das nun mal genauer anzusehen. Und es schien mir so, dass wir immer dann von Sinn sprechen, wenn wir nach Zusammenhängen fragen. Und immer dann sagen, dass wir einen Sinn sehen oder einen Sinn gefunden haben, wenn wir Zusammenhänge sehen. Das beginnt wiederum bei ganz harmlosen Dingen, dem Zusammenhang von bestimmten Erfahrungen, dem Zusammenhang von Dingen, dem Zusammenhang von Menschen. Menschen, die in engen, sehr engen Zusammenhängen leben, einer Liebe, einer Freundschaft, fragen typischerweise nicht mehr nach Sinn, denn sie erfahren genügend Sinn. Meinem Gastgeber in Georgien höre ich relativ selten über die Frage des Sinns diskutieren, denn sie leben innerhalb von Sinn, nämlich wie er von Tradition und von Religion verbürgt ist über die Zeiten hinweg. das, was letzten Endes Menschen bewegt, weit über die harmlosen Alltäglichkeiten hinaus, ist immer die Frage nach einem bestimmten Zusammenhang, nämlich dem weitest möglichen Zusammenhang, dem Zusammenhang zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit. Wie und inwiefern ist mein endliches Leben eingebettet in etwas, was weit darüber hinausgeht? Und wie bildet es einen Zusammenhang damit? Das ist, denke ich, die äußerste Frage nach dem Sinn des Lebens. Und wie wird er auf die Probe gestellt, wenn es um den Tod im Leben geht? Sie haben gesagt, Sie arbeiten selbst als Krankenhausseelsorger. Wie erfahren Sie da den Tod? Ich bin nicht Sterbebegleiter, aber es ist so, dass Menschen, mit denen ich spreche, nicht sehr selten vor dieser Herausforderung stehen, mit dem Tod sich zu befassen, wenn sie zum Beispiel Krebs haben. Und das ist offenbar immer die ultimative Herausforderung, weil da alles in Frage gestellt wird, wie das Leben bisher gelebt wird, wie das Leben gedacht wird, wie das Leben gefühlt wird. Kann das weiterhin so aufrechterhalten werden? Im Hinblick darauf, dass dieses Leben nun irgendwann, vielleicht auch in absehbarer Zeit, seine Grenze finden wird. Wäre es nicht sinnvoll, frage ich dann manchmal, wenn diese Grenze abgeschafft würde, wenn es den Tod gar nicht mehr gäbe. Und schon beim zweiten Nachdenken darüber kommen Menschen immer selbst dahinter, was das für Konsequenzen hätte. Nämlich die mögliche Konsequenz, das Leben ewig leben zu müssen, ewig in diesem Körper zu bleiben, ewig diese Person zu bleiben, ewig mit denselben anderen Personen zu tun zu haben, innerhalb einer nach wie vor begrenzten Welt, die dieser Planet nun mal ist. Und das erscheint den meisten, meiner Erfahrung nach jedenfalls, als Entsetzensvorstellung. Sodass eine erste kleine Befreundung mit dem Tod auf diese Weise doch zustande kommen kann. Und für die einen ist dann die große Frage, gibt es ein darüber hinaus? Und was ist dieses darüber hinaus? Und für andere stellt sich diese Frage nicht. Und dann ist das auch zu akzeptieren. In Religion und Gesellschaft war das heute der Philosoph Wilhelm Schmid. Seine Bücher über die Philosophie der Lebenskunst sind erschienen im Frankfurter Surkamp Verlag. Mit sich selbst befreundet sein, so der Titel des jüngsten Werks. 435 Seiten kosten 19,80 Euro. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janschek.